Napsalier depuis Moon na Radio Contraband, encore Napsalier Moon na Niemandsland. Hallo, liebe Freundinnen und Freunde eines alternativen Radios, liebe Freundinnen und Freunde von Niemandsland. Ich begrüße Sie alle zu einer neuen Sendung. Es ist die Woche, die Montag den 5. bis Montag den 12. April 2021 umfasst. Ein etwas kühler Frühling hier in der Stadt Barcelona, in der großen Metropole, die so ruhig jetzt da liegt. Immer noch ist der Hauptindustriezweig gelähmt, die Tourismusindustrie. Wenige Touristen verlieren sich hier in die Pandemiehauptstadt Kataloniens, Barcelona. Dennoch geschieht viel. Die Geschichte geht weiter, das Leben geht weiter. Und in dieser Sendung wird es sehr viel um Geschichte gehen, um Geschichtsbewusstsein. Es wird um die deutschen Kolonien gehen und auch um, wie immer, den Spanischen Bürgerkrieg und auch Flamenco-Geschichte und Geschichte der Stadt Barcelona am Ende in unserer Kinosendung. Dazwischen gibt es immer Aktuelles, wie jede Woche, die Katastrophen und dann die Barcelona-Nachrichten. Was geschieht hier in der Stadt? April ist ja immer ein besonderer Monat. April, der macht, was er will. Am 1. April gab es jede Menge Scherze über alles Mögliche. Und der 1. April ist auch ein Gründungstag von August Thyssen, das Stahlimperium im Ruhrgebiet, das teilweise eine düstere Geschichte hat. Der 2. April ist einer Zeitung gewidmet, die Welt wurde am 2. April 1946 gegründet. Die Tageszeitung, sie erscheint in Hamburg. Die Welt ist mit einer politischen Aufgabe gegründet worden, nicht um eines Geschäftes willen, sagte damals Rudolf Küstermeier, der erste Chefredakteur. Machen wir einen Sprung zum 5. April, das war der Ostermontag. Das war ein sehr trauriger Tag, weil an einem 5. April 1951, vor 70 Jahren, die sogenannten Atomspione Ethel und Julius Rosenberg in den USA zum Tode verurteilt worden waren. Millionen Menschen in aller Welt dürsten nach Gerechtigkeit. Diese Menschen sind unsere Verbündeten, hatte Harry S. Truman einmal gesagt. Der traurige und dramatische Fall des sogenannten Geheimnisverrats an die Sowjetunion. Die Atomspione Julius und Ethel Rosenberg, die wurden 1918 und 1915 geboren, wurden am 5. April 1951 in New York wegen Rüstungsspionage für die Sowjetunion zum Tode verurteilt. Der Sensationsprozess markiert einen Höhepunkt der sogenannten Kommunistenhetze der McCarthy-Ära, der Kommunistenverfolgung unter Präsident Harry S. Truman. Der lebte von 1884 bis 1972. Das Urteil sah folgendermaßen aus. Das New Yorker Schwurgericht befand die Rosenbergs für schuldig, ab 1944 Informationen über die Entwicklung der amerikanischen Atombombe an die Sowjetunion verraten zu haben. Die Anklage stützte sich auf die Aussage von Ethels Bruder David Greenglass, einem Mechaniker im Atomzentrum in Los Alamos, der als Informant der Rosenbergs fungierte. Da er sich als Kronzeuge zur Verfügung stellte, erhielt er nur eine 15-jährige Zuchthausstrafe. Spätere Recherchen ergaben, dass Julius Rosenberg tatsächlich Atomspionage betrieb und seine Frau sie aus ideologischen Gründen tolerierte. Die Rosenbergs beteuerten bis zuletzt ihre Unschuld. 1953 wurden sie im New Yorker Staatsgefängnis Sing Sing auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet. Die erste Vollstreckung eines Todesurteils wegen Landesverrats in den USA in Friedenszeiten sorgte weltweit für Aufsehen. Das war eine etwas düstere Einführung in die heutige Sendung, aber ganz im Sinne des Geschichtsbewusstseins, unter das wir die heutige Niemandsland-Sendung gestellt haben. Wie groß die Dunkelheit auch sein mag, wir müssen für unser eigenes Licht sorgen. Stanley Kubrick hatte das einmal gesagt. Willkommen noch einmal im heutigen Niemandsland, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Hörerinnen und Hörer.

bin es gut allein. Besser du fällst nicht auf mich rein. Also lass es lieber sein. Ich bin es gut allein. Fall nicht auf mich rein. Geschichtsbewusstsein. Wenn man weiß, was gewesen war, wenn man weiß, was war, kann man auch wissen, warum das, was ist, so ist, wie es ist. Und man kann Gesetzmäßigkeiten erkennen und voraussehen, was werden wird. Geschichtsbewusstsein. Es geht heute um den deutschen Kolonialismus im Niemandsland. Deutschland, wie es immer so schön hieß, brauche einen Platz an der Sonne, das forderte 1897 der Staatssekretär im Auswärtigen Amt. Solche Parolen weckten bei vielen Deutschen die Hoffnung, imperialistische und koloniale Politik werde ihnen Vorteile bringen. Der aggressive Wettbewerb mit anderen Staaten schuf einen chauvinistischen Nationalstolz und eine trügerische Einigkeit im Inneren. Man fragt sich oft, war Deutschland wirklich eine Kolonialmacht? Ja, das war das Kaiserreich seit 1884 ohne Frage. Doch während 2020 die Black Lives Matter-Bewegung die Folgen des Kolonialismus und der Sklaverei in den USA und in England lautstark thematisiert, blieb es in Deutschland merkwürdig ruhig. Das mag auch mit Unwissen oder falschen Vorstellungen zu tun haben. Bei vielen kamen die deutschen Kolonien im Geschichtsunterricht kaum zur Sprache. In der öffentlichen Debatte ebenso wenig. Und so behaupten einige bis heute, Deutschland sei kolonial unbedeutend oder weniger aggressiv gewesen als andere Staaten. In den ehemaligen Kolonien, wie im ostchinesischen Qingdao, einst Tsingtao, finden sich noch heute Spuren der deutschen Kolonialzeit. Manche wirken harmlos, wie deutsche Wohnhäuser oder Restaurants. Andere, wie Befestigungsanlagen oder Kasernen, zeigen, dass es immer wieder auch zu massiver Gewalt kam. All diese Spuren aber demonstrieren, dass es beim Kolonialismus vor allem um eines ging: die Beherrschung von Land und Menschen. Oder vielleicht durch Küsse nur vollendet. Zur Geltung gebracht. Die Bewohnerinnen und Bewohner der Kolonien wurden keine deutschen Staatsbürger. Sie gehörten formal nicht einmal dem Deutschen Reich an. Untertanen des Kaisers waren sie dennoch, beschönigend auch Schutzbefohlene genannt. Die gleichen Rechte billigte man ihnen ebenso wenig zu wie die Möglichkeit, ihre Ansprüche vor den kolonialen Gerichten durchzusetzen. Pflichten allerdings gab es zahlreiche. So dienten Einheimische in Söldnertruppen und mussten als Arbeiter etwa auf Plantagen oder beim Eisenbahnbau schuften. Die menschliche Arbeitskraft in den Kolonien diente dazu, Rohstoffe für den Export nach Europa zu produzieren. Kautschuk war für die entstehende Automobil- und Fahrradindustrie wichtig. Die chemische Industrie brauchte Palmöl, auch Baumwolle oder Sisal waren gefragt. Auf Bodenschätze wie Gold, Edelsteine oder Mineralien hofften die Kolonialisten ebenfalls. Profitabel wurden aber nur die Diamantminen in Deutsch-Südwestafrika, heute Namibia. Um Land zu gewinnen, wurden die Einheimischen kurzerhand enteignet. Und einer, der schlicht und weiß, es gibt mich unverändert wieder. Gegen den Kolonialismus gab es im Deutschen Kaiserreich kaum Widerspruch. Die Kolonien umgab der Reiz des Exotischen, des Abenteurertums. Nur wenige prangerten Verbrechen wie den Völkermord an Herero und Nama im heutigen Namibia oder die menschenverachtende Behandlung der Menschen in vielen Kolonien an. Bis heute sind zahlreiche Straßen in Deutschland nach Kolonialoffizieren oder ehemaligen Kolonien benannt. Auch Denkmäler von Kolonialisten finden sich vielerorts. Die Die Auseinandersetzung damit ist überfällig. Den kolonialen Erfolgen der großen Seemächte nacheifernd, versuchten deutsche Handelshäuser und Fürsten am Dreieckshandel zwischen Europa, Afrika und Amerika teilzuhaben, vorzugsweise mit Dependancen in Westafrika und in der Karibik. Sie nahmen dort, was zu kriegen war, meist kurze Küstenstreifen, Kontorhäfen oder winzige Inseln. So kam die Jakobsinsel gerade einmal auf bescheidene 3500 Quadratmeter Fläche. Hanauisch-Indien im Nordosten Südamerikas sollte ab 1669 mit über 100.000 Quadratkilometern Fläche respektable Größe erreichen. Als zu klein dafür erwies sich aber das Portemonnaie von Graf Friedrich Casimir von Hanau. 1672 gab er den Plan auf. In der Stadt Kidda in Benin gehörten um 1700 nur einzelne Gebäude zu Brandenburg, eine Art Nanokolonie neben anderen europäischen Mini-Niederlassungen dort. Deutschland war nicht nur als Kolonialmacht, sondern auch als Nationalstaat ein Spätstarter. Frühe koloniale Versuche gingen darum von Kaufleuten oder Fürsten deutscher Kleinstaaten aus, unter denen Österreich lange das größte Schwergewicht war. Die Welser-Kolonie 1528 bis 1556 war ein Teil Venezuelas und es war der Kaufmannsfamilie der Welser auf Zeit überschrieben worden, als Pfand für einen Kredit an Kaiser Karl V. Der war als Carlos I. auch König von Spanien und damit der größte Kolonialherr der Zeit. Sein Vizekönigreich Neuspanien umfasste auch noch Mittelamerika und die Karibik. Die kurländischen Gründungsversuche dauerten von 1651 bis in die 1680er Jahre hinein. Der Herzog Jakob Kettler von Kurland und Semgallen gründete eine Kolonie auf der Karibikinsel Tobago. Neukurland existierte trotz wiederholter niederländischer Eroberungen nominell sogar bis ins 18. Jahrhundert. Die Jakobsinsel im westafrikanischen Fluss Gambia war winzig, aber 8 Jahre lang kurländisch und eher ein bewaffneter Handelsposten als eine klassische Kolonie. Die brandenburgisch-preußischen Kolonien, die gab es von 1681 bis 1721. 4 nennenswerte Kolonialprojekte gab es. Die Insel Agin, Mauretanien, 1685 bis 1721. Teile der Insel St. Thomas in der Karibik, die wurde gepachtet. Die Pacht dauerte zwischen 1685 und 1693. Die Krabbeninsel, ebenfalls in der Karibik, 1689 bis 1693. Und vor allem Groß-Friedrichsburg an der Küste von Ghana, 1683 bis 1717. Hauptzweck der afrikanisch-karibischen Gründung war der Sklavenhandel. Wenn dann komm zu mir. Österreichische Kolonien gab es 1777 bis 1785. Unter Maria Theresia versuchte sich auch Österreich in Afrika, die Delagoa-Bucht, heute Mosambik, und im Indischen Ozean, die Nikobaren-Insel, heute Indien. Nach ihrem Tod wurden die Projekte jedoch schnell beendet. Und es gab noch das Projekt Arcania Nova. Das dauerte zwischen 1828 und 1856. Zum Zweck der Schafzucht gegründete Kolonien des Herzogtums Anhalt-Köthen in der heutigen Südukraine. Mit rund 600 Quadratkilometer Fläche war sie ein relativ großes Kolonialprojekt. Sonst aber eher nicht. Als Kolonisten entsandte Herzog Ferdinand zuerst nur rund 20 Siedler. Nach Verkauf der Kolonie blieben viele in Russland. Sonst verbleibe ich getrennt von dir. Ninda mukia okuruga Uganda aba Radio Contraband FM. Kandi nikyo ninda mukia okuruga Uganda aba Niemandsland. Beginnen wir mit einer der großen Kolonien, die Deutschland sich erobert hatte, Togo. Togo war deutsche Kolonie von 1884 bis 1914. Es besitzt eine Fläche, beziehungsweise besaß damals eine Fläche von 87.200 Quadratkilometern. Es hatte etwa 1 Million Einwohner, davon 438 Deutsche. Togo umfasste die heutige Republik Togo und den östlichen Teil Ghanas. Das dicht besiedelte Gebiet bestand aus verschiedenen Kleinstaaten von Königen und religiösen Oberhäuptern geführt. Für Sklavenhändler war die Region seit dem 16. Jahrhundert zentral. Von der Sklavenküste verschleppten sie unzählige Menschen auf karibische Plantagen. Alle Falten werden Kriege. Vor allem Parfümfrüchte, Palmöl, Baumwolle, Kautschuk und später Mais waren die ausgeführten Produkte. Im Ersten Weltkrieg übernahmen Frankreich und England das Land unter Völkerbundsmandat, wie das so schön hieß. 1945 wurde es UNO-Treuhandgebiet. Seit 1960 ist das Land formal unabhängig. Immer. Die Gründung der Kolonie Togoland erfolgte im September 1884 durch einen Schutzvertrag mit dem König von Porto Seguro, heute Akpodrafo. Durch Eroberungen und Vereinbarungen mit Frankreich und Großbritannien erweiterten die Deutschen ihr Kolonialgebiet. Widerstand unterdrückten sie mit einer Truppe aus 550 einheimischen Polizisten. Die Deutschen bauten 3 Eisenbahnlinien von 320 Kilometer Gesamtlänge, errichteten Schulen und ein Krankenhaus für Weiße. Mit ihr halt nach. Die Bevölkerung der Kolonie wurde rechtlich unterteilt nach Hautfarbe in Europäer und Schwarze. Einheimische hatten keine staatsbürgerlichen Rechte. Wer nicht 2 deutsche Elternteile hatte, erhielt keine deutsche Staatsbürgerschaft. So erging es auch Nicolas Grunitzky, der war Sohn eines deutschen Kaufmanns und einer Mutter aus Togo, der von 1963 bis 1967 an der Spitze der Regierung stand. Aufrecht im Nichtschlaf. Der in Togo tätige Kolonialarzt Ludwig Külz brachte die Privilegien der Weißen 1903 auf die Formel. Es lässt sich keine größere Freiheit für den Europäer denken als die afrikanische. Erst 1902 wurde die Haussklaverei abgeschafft und erst von 1906 an wurden in den Schulen außer dem Deutschen auch eine Landessprache unterrichtet. Widerstand. Einheimische wehrten sich gegen die Besatzung des Hinterlands durch Deutsche. Den Towe-Aufstand im März 1885 schlug die deutsche Kolonialmacht mit Hilfe einer Söldnertruppe aus Togoan brutal nieder. Zu den Schlüsselfiguren gehört zweifellos ein gewisser Herr Gustav Nachtigall, der lebte von 1834 bis 1885. Nachtigall war Militärarzt, Afrikaforscher und Kolonialkommissar. Er errichtete 1884 als Reichskommissar die deutsche Schutzherrschaft über das Gebiet von Togoland. Nachtigall starb an Tuberkulose an Bord eines deutschen Kanonenboots. Eine weitere zentrale Schlüsselfigur im Kolonialreich Togo war Adolf Friedrich zu Mecklenburg. Der lebte von 1873 bis 1969. Von 1912 an war er der letzte Gouverneur der deutschen Kolonie Togo. Er hatte zahlreiche Kinder mit einheimischen Frauen. Doch ihnen, wie anderen Kindern einheimischer Frauen und deutscher Männer, verbot er das Führen des väterlichen Namens. Bundespräsident Theodor Heuss verlieh ihm 1953 das Große Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland. Ausgezehrt und abgemerkelt, wie in der Erinnerung, an derselben Stelle eingeladen, an der du ausgestiegen bist. Auf den Lippen noch dieselben Fragen, nach den ersten Dingen, letzten Tagen, oder einfach nur nach Material. Lass uns nach Hause gehen. Alter, wo ist das, was ich vorhatte bei dir verblieben? Wurde es ertränkt oder ist es noch festgeschrieben? Ich sage, was von mir noch übrig ist, hat nur mit dir zu tun. Unter Schichten, Jahren, Jahreslingen ist es immer noch eingraviert. lass uns nach Hause gehen, zu dir und mir. Ich singe unsere Katastrophen, intoniere Zusammenbrüche. Ich stimme in jeden Trugschluss ein. Ich singe Vokalisen zu deinen Harmonien bis zum Querreim, bis zum Schluss. Lass uns nach Hause gehen. Wir müssen alles rückwärtsgängig machen. Susan, Susan, steig deinen Schädelberg herunter. Susan, Susan, zurück durch Straßen und die Gassen. Susan, Susan, der Pöbel und die Massen, sie können nach Hause gehen. Sag den Sternen Zauber ab. Auch die Magi können nach Hause gehen. Alle können nach Hause gehen. Alle. Namusa mwena okuve Uganda aba radio contraband FFM eranzira mune namusa mwena aba Niemandsland. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des spanischen Bürgerkrieges. Folge 202. No pasarán. ¡Pasaremos! 19 de junio de 1933. Queda declarado el estado de guerra en Salamanca. Y con ayuda de Dios, es toda España. Los bravos hombres del pueblo. Vom Nichteinmischungskomitee gab es keinerlei Impulse, den Konflikt einzudämmen. Dies wurde wieder einmal deutlich, als im Mai 1937 die britische Regierung zaghaft und für nur kurze Zeit die Initiative übernahm, um die Möglichkeiten einer Beendigung des Krieges auszuloten. Der spanische Staatspräsident Manuel Azaña hatte im Rahmen der Krönungsfeierlichkeiten für George VI. Über einen Unterhändler die Londoner Regierung dazu zu bewegen versucht, Waffenstillstandsverhandlungen zu unterstützen, und hatte eigens die Gespräche über einen Abzug der ausländischen Freiwilligen ins Spiel gebracht. Der Waffenstillstand sollte in erster Linie zum Abzug aller ausländischen Freiwilligen genutzt werden, doch knüpfte Azaña darüber hinaus die Hoffnungen daran, auf diese Weise weiterführende Verhandlungen führen und den Krieg zu einem Ende bringen zu können. London befürwortete zwar den Plan und Außenminister Eden gewann hierzu sogar die Unterstützung des Vatikans, doch scheiterte das Vorhaben schließlich an der Weigerung Francos, Friedensverhandlungen zuzustimmen, die nicht eine bedingungslose Kapitulation der Republik beinhalteten. Die im Laufe des Jahres 1937 immer wieder diskutierten britischen Vorschläge zum Rückzug der Freiwilligen stießen darüber hinaus unverändert auf Ablehnung in Rom und Berlin. Vielmehr erhielt die ausländische Intervention durch Waffenlieferungen einen zusätzlichen Auftrieb, als Portugal Ende Juni den ausländischen Beobachtern die Genehmigung zur Kontrolle der Grenze mit Spanien entzog und Frankreich sich 2 Wochen später diesem Schritt anschloss. Die Italiener, deren Engagement in Spanien seinem Höhepunkt zusteuerte, begannen zu dieser Zeit wiederum damit, Frachtschiffe mit Kurs auf Häfen der Republik durch einen verdeckten Militäreinsatz zu versenken, um auf diese Weise die sowjetische Hilfe so weit wie möglich zu unterbinden. So wurden im Sommer 1937 durch den Einsatz von U-Booten, Kampffliegern und Kampfschiffen insgesamt 1 Dutzend Frachtschiffe versenkt sowie eine Vielzahl weiterer beschädigt. Auch die deutsche Kriegsmarine griff in den Seekrieg ein. Die U-34, eines der vor der Küste Malagas kreuzenden deutschen U-Boote, die es auf die Torpedierung von Frachtern abgesehen hatten, versenkte im Dezember 1936, allerdings ohne entdeckt zu werden, ein republikanisches U-Boot. Das völkerrechtswidrige Vorgehen konnte bei aller Rücksichtnahme, die die britische Appeasement-Politik erforderte, weder durch die britische noch durch die französische Regierung hingenommen werden, da damit deren Interessen im westlichen Mittelmeer ernsthaft bedroht wurden. Die Angelegenheit wurde als derart wichtig eingestuft, dass sie außerhalb des wirkungslosen Nichteinmischungskomitees behandelt werden sollte. So wurde für Anfang September 1937 im schweizerischen Nyon eine internationale Konferenz zur Sicherheit der Verkehrswege einberufen, die durch offiziell ungenannte Angreifer als ernsthaft bedroht galt. Zwar nahmen weder Italien noch Deutschland daran teil, doch Mussolini reagierte umgehend. Noch vor Beginn der Konferenz war ein Befehl ergangen, der den Angriffen durch italienische U-Boote ein vorläufiges Ende setzte. Die Konferenz beschloss wiederum, dass Frankreich und Großbritannien mit sofortiger Wirkung in der Region patrouillieren und die Jagd auf U-Boote aufnehmen sollten, die für die Versenkung der Frachter verantwortlich gemacht wurden. Im Sinne der Appeasement-Politik wurde paradoxerweise gerade Italien dazu veranlasst, sich ab November an den Patrouillen zu beteiligen. Letztlich war aber vor allem das frankistische Lager der Nutznießer der neuen Situation. Zum einen hatte die Sowjetunion aufgrund der Gefahren endgültig darauf verzichtet, die Mittelmeerroute zu befahren. Zudem überließ Italien der nationalistischen Kriegsmarine 2 weitere U-Boote, was zur Folge hatte, dass nun Franco zusammen mit den Flugzeugen unter seinem Kommando über schlagkräftige Einsatzmittel verfügte, um die Seewege zu kontrollieren. Den Beschuss von Frachtschiffen hatte die Konferenz von Nyon damit nicht beenden können. Die Nationalisten versenkten zwischen September 1937 und Kriegsende und trotz massiver Proteste Frankreichs und Großbritanniens über 180 Frachter, die vor allem Versorgungsgüter an Bord hatten, die nicht unter die Bestimmungen des Londoner Komitees fielen. Obwohl es sich dabei auch um Schiffe handelte, die unter britischer Flagge fuhren, sich die Zahl der versenkten Schiffe im Vergleich zur Zeit vor dem Abkommen von Nyon vervielfacht hatte und die britische Öffentlichkeit mit Empörung reagierte, scheute die britische Regierung unter Neville Chamberlain davor zurück, wirkungsvolle Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Aufgrund der Gefahren, die der Seeweg mit sich brachte, kam der Pyrenäengrenze im weiteren Verlauf des Krieges eine zentrale Rolle für die Versorgung der republikanischen Einheiten mit Waffen zu. Deren Bedeutung wurde noch verstärkt, als sich die französische Regierung nach der erklärten Weigerung Italiens, die eigenen Verbände aus Spanien abzuziehen, im Oktober 1937 dazu entschloss, den Waffenschmuggel über die Grenze zu tolerieren. Auf diese Weise gelangte Kriegsmaterial auf dem Landweg nach Katalonien, das im Hafen von Marseille oder bei Bordeaux ankam, nachdem die sowjetischen Waffenlieferungen nun vor allem vom Hafen von Murmansk am Nordpolarmeer aus erfolgten. Gewehrsmänner innerhalb der französischen Regierung sorgten für einen reibungslosen Transport sowie für die Ausfuhr der Waren. Die Organisationsarbeit leisteten vor allem französische Kommunisten. Besondere Probleme bereitete jedoch der Transport von Flugzeugen. Die französische Regierung zögerte lange, den Landtransport der zerlegten Maschinen zuzulassen, aufgrund der besonderen Schwierigkeiten, die sperrigen Lieferungen zu verschleiern. Als Ende Februar 1938 der Transit schließlich zugelassen wurde, führten die entstandenen Verzögerungen zu einer erheblichen Luftunterlegenheit der Republik während der Offensive Francos am Ebro im März. Die Regierung unter Léon Blum beschloss angesichts der desaströsen Versorgungslage der Republik Mitte März 1938 die Grenze für den Warenverkehr sogar wieder offiziell zu öffnen, womit große Mengen an Waffenmaterial ungehindert nach Katalonien gelangten. Diese für die Republik vorteilhafte Situation sollte aber nicht von Dauer sein. Nach einer Kabinettsumbildung in Paris schloss der neue französische Regierungschef Édouard Daladier auf Druck Londons bereits Mitte Juli 1938 wieder die Grenze zu Spanien, was angesichts der außerordentlich verlustreichen Kämpfe am Ebro zu erheblichen Nachschubproblemen führen sollte. Im Angesicht einer ausweglosen Situation versuchte Negrin noch einmal, alle ihm verbliebenen Hebel in Bewegung zu setzen. So verkündete er, vor allem Mitte September 1938, die Auflösung der internationalen Brigaden und knüpfte hieran die vergebliche Hoffnung, dass mit dieser Vorleistung ein internationaler Druck entstehen könnte, der Deutschland und Italien dazu zwingen würde, ihre Hilfe ebenfalls einzustellen. Ende Oktober 1938 wurden in Barcelona die internationalen Brigaden, die zu diesem Zeitpunkt ohnehin keine sonderliche militärische Bedeutung mehr spielten, feierlich verabschiedet. Etwa 2000 Kämpfer blieben allerdings dennoch in Spanien und beteiligten sich an den Abwehrkämpfen in Katalonien. Mit dem Verlust dieser Region endete auch die Versorgung der Republik mit Waffen. Negrins dramatische Appelle an London und Paris, die Nichteinmischungspolitik aufzugeben und der Republik zu Hilfe zu eilen, verhallten ungehört, während die Unterstützung der Nationalisten weiterging. Die britische Regierung unter Chamberlain bemühte sich vielmehr weiter um einen Ausgleich mit Italien. Allerdings wurde die Haltung des Premiers inzwischen auch innerhalb des Londoner Kabinetts als viel zu nachgiebig kritisiert, nachdem Chamberlain in der Zwischenzeit seine Hoffnungen aufgegeben hatte, Italien zu einem vollständigen Rückzug aus Spanien bewegen zu können. Nun ging es ihm nur noch um eine Reduzierung der unverändert massiven Präsenz Italiens auf der Iberischen Halbinsel und um die Wahrung der strategischen Interessen Londons in der Region. Chamberlain sollte aber selbst dieses Ziel nicht erreichen, denn Italien erklärte sich zwar Mitte April 1938 bereit, die Präsenz in Spanien allmählich zu reduzieren, doch trafen Mitte 1938 noch einmal über 5000 italienische Kämpfer sowie einige Dutzend Kampfflugzeuge in Spanien ein. Ende 1938 befanden sich noch 30.000 Italiener, 250 italienische Flugzeuge und anderes wichtiges Kampfgerät unter dem Kommando Francos. Zudem erhöhte Deutschland ab November 1938 sogar noch einmal die Lieferungen nach Spanien. Letztlich aber war der spanische Bürgerkrieg in der Zwischenzeit in den Hintergrund der Politik der europäischen Mächte geraten. Durch den aggressiven Expansionismus des Deutschen Reichs mit dem Anschluss Österreichs im März 1938 und vor allem im Rahmen der Sudetenkrise war ein neuer Konflikt entstanden, der einen Krieg in Mitteleuropa in Sichtweite brachte. Selbst Franco war sich bewusst, dass der Ausbruch eines europäischen Krieges vor dem Ende des Bürgerkrieges seine Lage verschlechtern könnte, da dann seine Hauptverbündeten dem spanischen Kriegsschauplatz weniger Beachtung schenken würden. Zudem war zu erwarten, dass seine Nähe zu den Achsenmächten zwangsläufig zu Konsequenzen im Verhältnis zu Großbritannien und Frankreich geführt hätte. Diese hätten aller Wahrscheinlichkeit nach eine Seeblockade verhängt. Vor diesem Hintergrund beeilte sich Franco auf dem Höhepunkt der Sudetenkrise etwas voreilig und ohne Rücksprache mit Berlin und Rom, die Neutralität Spaniens im Fall eines europäischen Krieges zu verkünden. Franco wollte damit Unabhängigkeit beweisen. Seine Befürchtungen waren durchaus berechtigt, denn in der Tat hatte der französische Generalstab für den Fall eines europäischen Krieges die Entsendung von Truppen nach Spanien vorgesehen, um auf diese Weise die Grenze nach Süden hin abzusichern. Das Nichteinmischungskomitee hatte jedenfalls im Angesicht der großen europäischen Krise jegliche Bedeutung verloren. Der Einmarsch deutscher Truppen in Prag Mitte März 1939 und die unerfüllbaren deutschen Forderungen an Polen eine Woche später machten endgültig klar, auf welchem Weg sich Europa schon seit Jahren befand, auch wenn es die auf Ausgleich festgelegten westlichen Demokratien lange nicht wahrhaben wollten. In diesem Sinne sollte der sowjetische Delegierte beim Nichteinmischungskomitee Recht behalten, der auf die Feststellung des Vorsitzenden Lord Plymouth, dass durch die Arbeit des Komitees ein europäischer Krieg verhindert worden sei, entgegnete. Aus dem Nichteinmischungsabkommen ist in der Praxis ein Deckmantel zur Tarnung einer gewaltigen Unterstützung Frankos durch die faschistischen Mächte geworden. Diese Mächte haben gemerkt, dass sie bei ihren aggressiven Plänen von Seiten Englands, Frankreichs und der USA kein ernstes Entgegenwirken, nicht in Worten, sondern durch Taten zu befürchten haben. Derartige Erfahrungen könnten, so fürchte ich, Hitler und Mussolini in der Überzeugung bestärken, dass jegliche, auch die ungeheuerlichsten Diversionen in der Welt völlig ungestraft bleiben. Und wenn es so ist, dann ist auch die Gefahr des Europäischen, möglicherweise auch eines Zweiten Weltkrieges, größer geworden. In den allerletzten Tagen des Bürgerkrieges versuchten die republikanischen Machthaber noch eine Evakuierung der von Repressionsmaßnahmen am stärksten gefährdeten Personen. Der britische Konsul in Valencia erhielt das Gesuch, 5.000 bis 10.000 Personen auf dem Seeweg außer Landes zu bringen. Die britische Regierung verfügte zu dem Zeitpunkt aber weder über die notwendigen Transportkapazitäten vor Ort, noch war sie willens, die Verantwortung für eine so große Anzahl von Menschen zu übernehmen, zumal London zu diesem Zeitpunkt die frankistische Regierung bereits anerkannt hatte. Die britische Regierung wollte keine Maßnahmen ergreifen, die nicht auf die Zustimmung der neuen Machthaber stieß. Auch die Hoffnung von Zehntausenden, die im Hafen von Alicante auf französische Transportschiffe warteten, zerschlug sich. Paris weigerte sich, den notwendigen Geleitschutz zu geben, um Franco nicht zu provozieren. Lediglich etwa 250 prominenten Republikanern wurde gestattet, sich an Bord von britischen und französischen Kriegsschiffen zu begeben, die bei Gandia vor der Küste ankerten. Nur wenigen Spaniern sollte es ansonsten gelingen, sich auf ein Schiff zu retten, das das Festland noch verlassen konnte. Der einzige Ort, an dem eine Evakuierung in größerem Ausmaß stattfand, war die kleine Mittelmeerinsel Menorca, die den gesamten Krieg hindurch republikanisch geblieben war. Hier griff die britische Kriegsmarine Anfang Februar 1939 ein, allerdings nicht aus humanitären Gründen, sondern allem Anschein nach, um einer italienischen Besetzung der Insel zuvorzukommen. Bis zum bitteren Ende des Krieges erwies sich damit, dass London und Paris lediglich bereit waren, sich von eigenen nationalen Interessen leiten zu lassen. Der Staatspräsident der Spanischen Republik, Manuel Azaña, hatte jedenfalls im Februar 1939 zu einem klaren Urteil über die Ursachen für den Untergang gefunden. An erster Stelle stand die Haltung Großbritanniens. Ihr folgten die politischen Konflikte innerhalb der republikanischen Regierung. An dritter Stelle stand die Bedeutung der Einmischung Italiens und Deutschlands. Erst an vierter Stelle kamen die eigenen Mittel Francos. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 202, eine Niemandsland-Produktion 2021. Literaturhinweise: Carlos Collado Seidel, »Der Spanische Bürgerkrieg – Geschichte eines europäischen Konflikts«, erschienen im Verlag C.H. Beck, OHG München, 2006. Ferner verweise ich auf das Buch von Ivan Maiskie, Memoiren eines sowjetischen Botschafters, Berlin, 1973. Und zum Schluss Santos Martínez Saura, Memorias del Secretario de Azaña, Barcelona, 1999. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero, tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Aunque me tiren el puente y también la pasarela, aunque me tiren el puente y también la pasarela, me verás mi corazón. Me verá. es cruzar el puente en un barco. Venga, vaya, señora. Ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Ohne dich kann ich nicht sein, ohne dich. Von der Homepage des globalisierungskritischen Netzwerkes ATTAC hier ein Aufklärungsvideo zum Thema Pandemie. Weltweit wird er händeringend gesucht. Ein Impfstoff gegen das neue Coronavirus. Von globaler Zusammenarbeit kann dabei jedoch keine Rede sein. Einige Länder sichern sich sogar Vorkaufsrechte, wodurch es in ärmeren Ländern einen Mangel geben wird. Um Covid-19 erfolgreich entgegenzutreten, ist weltweite Zusammenarbeit nötig. Forschung muss transparent erfolgen und das medizinische Wissen allgemein verfügbar sein. Dem steht das globale System von Patenten und anderen Eigentumsrecht auf medizinische Produkte im Weg. Ein Problem, das weit über Corona hinausgeht. Weltweit fehlt etwa einem Drittel aller PatientInnen der Zugang zu dringend notwendigen Medikamenten. So sterben noch heute Millionen von Menschen jährlich an behandelbaren Krankheiten wie Tuberkulose, Diabetes oder Malaria. Weil sich mit ihren Krankheiten zu wenig Geld verdienen lässt, bekommen vor allem arme Menschen keine angemessene Behandlung. Die Pharmakonzerne konzentrieren sich stattdessen auf Medikamente, die dauerhafte und hohe Gewinne versprechen. Und das, obwohl die Entwicklung der Arzneimittel öffentlich mitfinanziert wird. Das Prinzip ist bekannt. Kosten werden sozialisiert, Gewinne über Patente privatisiert. Doch es lohnt sich, Widerstand zu leisten. Die lebensrettende Preissenkung für HIV-Medikamente wurde durch jahrelanges Bemühen erkämpft. Vorschläge für einen grundlegenden Politikwechsel zu einer koordinierten Entwicklung patentfreier, unentbehrlicher Medikamente liegen seit Jahren auf dem Tisch. Wir müssen sie endlich umsetzen. Bis dahin brauchen wir diese Sofortmaßnahmen. Die Einrichtung eines globalen Patent- und Lizenzpools bei der Weltgesundheitsorganisation für kostengünstige Nachahmermedikamente. Transparenz in Forschung, Entwicklung und Verkauf, um Wissen breit zugänglich zu machen und Preise fair zu gestalten. Eine sozialverträgliche Lizenzierung bei allen medizinischen Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, die mit öffentlichen Mitteln gefördert werden. Die Förderung der armen Länder beim Aufbau einer lokalen und öffentlich-pharmazeutischen Produktion. Medikamente können Leben retten, Patente töten. Schließ die Tür und begreife. Die Barcelona-Nachrichten für die Woche vom 5. bis zum 12. April 2021 im heutigen Niemandsland. Katalanisches Labyrinth. Aus Insiderkreisen sickerte die letzten Tage durch, dass es zu Sant Jordi wohl eine Koalitionsvereinbarung und eine Amtseinführung von Pere Aragonès von ERC geben wird. Dies höchstwahrscheinlich mit den Stimmen von Junts per Cat und der CUP, wenn bis dahin ein paar Maximalforderungen der Rechtskatalanisten abgeschliffen werden können. Die Parlamentarier der CUP würden sich dann bei der Wahl der Stimme enthalten. Noch einmal die springenden Punkte. Eine sogenannte Überregierung im Ausland nach belgischem Recht des Conseil per la Repubblica, des sogenannten Republikrats unter der Kontrolle der Ultranationalisten um Carles Puigdemont und dem ANC von Herrn Jordi Sanchez. Die linksextremen Forderungen der CUP gegen die Interessen der neoliberalen Junts per Cat, die Aufteilung der Europahilfsgelder aus den Pandemie-Wiederaufbaufonds sind einige, wie gesagt, der springenden Punkte. Und eine weitere Forderung von Junts per Cat, eine Art Aktionseinheit im spanischen Parlament der katalanischen nationalistischen Parteien zur Loslösung von Spanien. Also die gleiche Leier wieder und wieder in Zeiten der Vierfachkrisen, in Zeiten des perfekten Sturms. Inzwischen haben die Separatistenpolitiker mit ihrem Unabhängigkeitszirkus vom Unternehmerverband über die Gewerkschaften bis hin zu Verbänden und Nachbarschaftsvereinen alle gegen sich, weil die Politik der institutionellen Blockaden schädlich für alle Bürger in diesem Lande ist. Ausgehverbote, Bewegungsbeschränkungen in Katalonien. Die Generalitat von Katalonien sah sich vergangene Woche gezwungen, das Überschreiten der Landesgrenze zu Andorra zu erlauben, nachdem man es nur Tage zuvor verboten hatte. Dies aufgrund eines Erlasses der spanischen Regierung, in dem das Überschreiten der Grenze zu Andorra von katalanischem bzw. spanischem Territorium aus ausdrücklich als legal erklärt wurde. Jeder Bürger Spaniens konnte ab sofort, ohne einen Covid-Test nachweisen zu müssen, nach Andorra reisen und wieder zurückkehren. Die katalanische Landesregierung wollte die Einschränkung mit Andorra erst nach Ostern wieder lockern. Andorras Ökonomie ist extrem abhängig vom Tourismus und dem Skisport. Das Bruttosozialprodukt war im Vorjahr aufgrund der Pandemie-Beschränkungen um 21,6% geschrumpft. Betrugsaffäre mit Tourismuswohnungen. Eine ganz schlaue Masche eines Betrügerpärchens ist am Freitag vergangener Woche aufgeflogen. Sie mieteten monateweise Wohnungen auf falschen Namen und vermieteten sie via Internetplattformen an Touristen weiter. Bis zu 16 Wohnungen boten die Betrüger an. Circa eine halbe Million Euro ergaunerten sie auf diese Weise. Circa 150.000 Euro Schaden erlitten die Eigentümer der Wohnungen. Am Freitag wurde das Gauner-Duo von den Mossos de Squadra verhaftet. Fast alle illegalen Tourismuswohnungen befinden sich im Stadtbezirk Eschample. Die Festgenommenen sind russische Staatsbürger, 36 und 35 Jahre alt. Thema Bici-Leasing, Radfahren in der City. Zwei neue Firmen bieten ab sofort Fahrräder zum Leasing an, die zwischen 17 und 75 Euro pro Monat kosten. Ähnlich wie das bekannte Bissing hat diese Methode den Vorteil, dass man sich kein eigenes Fahrrad kaufen muss, um das man sich dann zu kümmern hat. Man liest es für zwischen 20 und 75 Euro pro Monat und die Firma kümmert sich um alles weitere. Wartung, Reparatur und so weiter. Doch man hat es die gesamte Leasing-Vertragszeit über zur persönlichen Verfügung. Zwei Marken sind da. Die eine heißt Kleta, ein lokales Start-up, und Swapfeeds, eine holländische Firma, die schon in mehreren europäischen Städten präsent ist. Die Nutzer können die Räder zu Hause abstellen oder mit einem Doppelschloss auf der Straße. Kleta kam im Juli vergangenen Jahres in Barcelona zum Einsatz, mitten im Pandemiesommer, wie Falk Siegel, Mitbegründer von Kleta, erklärt. Wir haben einen Wandel in den Gewohnheiten, sich in der Stadt zu bewegen, beobachtet. Es geht um eine nachhaltige und individuelle Fortbewegungsweise. Bisher, so Siegel, habe man schon 300 Nutzer durch Mundpropaganda bekommen. Dieses Jahr wolle man es auf 1500 bringen. Thema Machtmissbrauch gegen Frauen am katalanischen Theaterinstitut. Nach dem Skandal um den entlassenen Ex-Direktor des Theaterinstituts von Barcelona, Herrn Joan Oyer, der von verschiedenen Frauen des sexuellen Missbrauchs beschuldigt wird, hat die Diputación de Barcelona als leitende Institution jetzt die Tanzlehrerin und frühere akademische Koordinatorin des Instituts, Frau Nuria Plau, als Interimsleiterin eingesetzt, bis dann im November über eine endgültige Besetzung des Direktorpostens entschieden wird. Das Institut de Teatre hat über einen Sprecher ebenfalls mitgeteilt, dass ab April ein Ausbildungsprogramm bzw. Plan realisiert wird, der Machtmissbrauch und sexuellen Missbrauch sowohl von Seiten des Lehrkörpers als auch der Administration verhindern soll. Vorbeugen und Verhindern von sexueller Gewaltausübung in den Lehrräumen soll in einem integralen Programm gelehrt werden. Katalanisches Labyrinth 2. In einem groß aufgemachten Bericht brachte die Tageszeitung El País am Sonntag eine mit Zahlen und Zeugen belegte Analyse über die institutionelle und politische Blockadesituation, die seit Jahren in Katalonien aufgrund des Separatismuskonfliktes herrscht. Katalonien sei, so der Bericht, nicht mehr die Lokomotive der spanischen Wirtschaft wie einst, sondern ihr Schlusswaggon. Dermaßen tiefgehend und schädlich seien die Maßnahmen und politischen Schachzüge des katalanistischen Independentismo, dass die gesamte Region mittlerweile in einer Art Abwärtsspirale gefangen sei. Seit Jahren boykottieren die Separatisten der Generalitat so gut wie alle offiziellen ökonomischen Initiativen, die Spanien mit internationalen Konzernen oder Institutionen in Katalonien bzw. Barcelona abhält. Auch die Verbindung zur Europäischen Union ist so gut wie tot, seit Europa klargemacht hat, dass in einem ihrer Mitgliedstaaten keine Region ein Recht auf einseitige Abspaltung hat. Das katalanische Bruttosozialprodukt fiel ab 2017 auf den 11. Rang im innerspanischen Regionalvergleich, wie der Handelskammerverband erklärte. 270 Millionen Euro Schulden hat die Generalitat von Katalonien in wenigen Jahren angehäuft. Großprojekte wurden auf halbem Wege fallen gelassen, wie die Linie 9 etwa der Metro bzw. der U-Bahn. Altersheime werden seit Jahren keine neuen mehr errichtet, Nahverkehrsprojekte nicht mehr ausgeführt. Die Investitionen aus dem Ausland sind zurückgegangen. In Spanien 2020 um 0,8%, in Katalonien um 22%. Und dies nicht allein aufgrund der Pandemie. Katalonien befindet sich im Zustand des Niedergangs. Das erklärte letzte Woche auf der Internetplattform Critic Andreu Mayayo, der ist Sprecher und Führer der neuen Partei Esquerra Verde. Tausende Angestellte in Katalonien warten immer noch auf ihre Gehälter aus dem Jahr 2014, die von der Landesregierung Generalitat unter Arturo Mas aufgrund eines sogenannten Sparprogrammes einbehalten worden waren. Besonders betroffen sind hier Lehrer und Universitätspersonal. Thema Maskenpflicht am Strand und in gottesfreier Natur. Die Gesundheitsbehörden der Generalitat erklärten am Wochenende, dass die Maskenpflicht an den Stränden Kataloniens nicht beim Sonnenbaden befolgt werden müsse, sondern immer dann, wenn es zu Interaktionen mit anderen Personen komme. Das erklärte der Consejero del Interior en Funciones, Herr Miquel Samper, in einem Interview mit dem Radiosender RAC-U. Also, ruhig im Sand liegen und den Mund halten darf man ohne Maske. Aber sobald man jemanden grüßen will, muss man sie aufsetzen. Haha. Saufen und kein Ende, die Botellones. Mittlerweile schon fast ein vertrautes Ritual an den Wochenenden in der Stadt und an den Stränden. Hunderte junger Menschen strömen zusammen und trinken. Trinken und trinken. Rauchen Marihuana, lärmen oder tanzen. Auch in der Nacht zum Samstag räumte die Polizei wiederum verschiedene Plätze der Stadt. Etwa La Plaza de los Angeles, um das Macba herum, oder den Borne, wo es immer wieder zu Massengelagen kommt. Thema psychische Erkrankungen in Zeiten der Pandemie. Das Rathaus von Barcelona hat seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie 5 Zentren des sogenannten Netzwerkes Consultem aktiviert, das sich an 12- bis 22-jährige junge Menschen richtet, die Hilfe bei psychischen Problemen suchen. Das Netzwerk verfügt damit über 11 Zentren insgesamt. Die Zahl der Hilfesuchenden ist seit 2018 um über 138% gestiegen. Waren es 2019 noch 448, so kamen 2020 schon 734 Menschen in die Sprechstunden. Das Netzwerk Consultem wurde zuerst in den Bezirken Sants Montjuïc, Ciudad Vella und Sant Andreu aktiviert. Ziel ist es, psychologisches Leiden und Probleme von Geisteskrankheiten früh zu erkennen und zu verhindern. Angesprochen wird die ganz junge Bevölkerung ab 12 Jahren. Angeboten wird auch Familienhilfe, sowohl von professioneller als auch von Seiten spezieller Hilfsorganisationen, die mit diesen Altersgruppen arbeiten. Grundlage ist der Plan der Salut Mental, also der geistigen Gesundheit von Barcelona, de Barcelona, 2016 bis 2022. Es soll schnelle und gezielte Hilfe geleistet werden. Die Zentren öffnen einmal pro Woche für die Hilfesuchenden. 58% aller Hilfesuchenden waren im vergangenen Jahr Mädchen und Frauen. 18% zwischen 12 und 14 Jahre alt, 40% zwischen 15 und 17 und 42% zwischen 18 und 22. Noch einmal saufen auf Teufel komm raus, 2. Als einer der Botellon-Orte in diesem Pandemie-Frühling hat sich der Paseo Lluís Companys am Triumphbogen entwickelt. Alles beginnt so. Schon seit dem Nachmittag füllt die breite Avenida sich mit Jugendlichen und Anwohnern. Straßenmusikanten kommen hinzu, Seifenblasenfreaks, fliegende Händler, Pakistani oder Afrikaner mit ihren großen Tüchern oder Schmuck, dann die Bierbüchsenverkäufer, dann Jugendliche, die Rap tanzen, Sportler, die Kraft- oder Gymnastikübungen vollführen. Ab der Dämmerung kommen, wie gesagt, dann verstärkt die Bierbüchsenparkies, dann gesellen sich viele Billigflugtouristen hinzu. Man staunt, wo die wieder alle herkommen. Die kommen mit Bier- und Weinflaschen, setzen sich dann auf die Steine oder auf den Rasen. Die Taschendiebe und Obdachlosen finden sich ebenfalls ein und im Nu ist der Paseo ein brausender Taubenschlag aus Büchsenklappern, Stimmenlärm und Musik. Die ersten Polizisten tauchen auf, eine Art Warnkommando. Niemand schenkt ihnen Beachtung, doch hier und da werden schnell ein paar Gesichtsmasken hochgezogen. Gegen kurz vor 9 dann weitere Polizeistreifen auf Motorrädern, Guardia Urbana, auch Mossos in Streifenwagen. Nach 9 sieht man dann die ersten Mannschaftswagen der Mossos de Squadra am Paseo San Juan und am Paseo de Pujadas unten direkt vor dem Parktor aufkreuzen. Die Blaulichter zucken in der Dämmerung. Die Guardia Urbana hat eine eigene Polizeieinheit gebildet, die aus 15 Beamten besteht, die speziell dazu eingesetzt werden, größere Menschenansammlungen auszumachen und diese schon im Ansatz zu zerstreuen. Thank you. Ich trage schwarz, bis es was Dunkles gibt. Hab dir zu spät gesagt, was du für mich bist. Hätte nicht gedacht, wie schwer es ohne dich ist. Bin nie mehr jemanden so lieben wie dich. Ich trage schwarz, bis es was Dunkles gibt. Frag mich die ganze Zeit, wo du gerade bist. Hätte nicht gedacht, wie schwer es ohne dich ist. Bin nie mehr jemanden so lieben wie dich. Kann nicht mehr schlafen, bin seit Tagen wach. Halt kaum aus, wie sehr ich dich und mich verraten hab. Will dich vergessen, doch ich kann das nicht. Was du bedeutest, weiß ich erst, seit du gegangen bist. Ohne den Krieg in meinem Kopf bist du vielleicht noch bei mir. Hab nur an mich gedacht, zu oft. Verzeih mir. Ich trag schwarz, bis es was Dunkles gibt. Hab dir zu spät gesagt, was du für mich bist. Hätte nicht gedacht, wie schwer es ohne dich ist. Bin nie mehr jemanden so lieben wie dich. Ich trag schwarz, bis es was Dunkles gibt. Frag mich die ganze Zeit, wo du gerade bist. Hätte nicht gedacht, wie schwer es ohne dich ist. Bin nie mehr jemanden so lieben wie dich. Ich kann's nicht glauben, dass es zu Ende ist. Dass du nie wieder mit einem Rotwein an meinem Fenster sitzt. Wollt immer streiten, hab es nicht gerafft. Hab dich so verletzt, bis du's nicht mehr ertragen hast. Ich weiß, ich hab es nicht verdient, dass du mir noch eine Chance gibst. Denn manche Wunden sind so tief, so tief. Ich trag schwarz, bis es was Dunkles gibt. Hab dir zu spät gesagt, was du für mich bist. Hätte nicht gedacht, wie schwer es ohne dich ist. Bin nie mehr jemanden so lieben wie dich. Ich trag schwarz, bis es was Dunkles gibt. Die ganze Zeit, wo du gerade bist. Hätte nicht gedacht, wie schwer es ohne dich ist. Bin nie mehr jemanden so lieben wie dich. Hätte nicht gedacht, wie schwer es ohne dich ist. Bin nie mehr jemanden so lieben wie dich. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland für die Woche vom 5. bis zum 12. April 2021. Berlin, Sputnik-Schock. Nun gibt es einen Alleingang Berlins bei der Bestellung des russischen Impfstoffs. Zwei Bundesländer sichern sich eigene Kontingente. Der Impfstoff Sputnik 5 wirkt. Politisch schon mal gegen die EU-weit verordnete Russenabwehr. Der EU-Superkommissar für Binnenmarkt und Industrie, Thierry Breton, hatte zum Beispiel im März verkündet, es gebe absolut keinen Bedarf für das russische Vakzin. Im osteuropäischen NATO-Aufmarschgebiet gegen Russland wird es ohnehin als Panzertarnung betrachtet. So halluzinierte die litauische Premierministerin Ingrida Simontie kürzlich. Putin kümmert sich nicht darum, den Impfstoff für sein russisches Volk zu nutzen. Er bietet ihn der Welt an, als hybride Waffe, um uns zu spalten und zu beherrschen. Nun ja, wie dem auch sei, seit Mittwoch läuft die EU demnach Gefahr, russisch besetzte Impfzone zu werden. Denn am Abend berichtete Reuters, die Bundesregierung plane bilaterale Verhandlungen mit Russland. Laut Nachrichtenagentur hatte die EU-Kommission zuvor auf einer Online-Konferenz der Gesundheitsminister aller Mitgliedsländer mitgeteilt, sie plane keine Gespräche für Vorverträge über Sputnik 5, wie bei anderen Herstellern. Daraufhin habe Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erklärt, Berlin wäre separat verhandeln. Bislang hatte die Bundesregierung der EU-Kommission die Impfstoffbeschaffung überlassen. Am Donnerstagmorgen bestätigte Spahn die Ohrfeige für Brüssel in einem Gespräch auf WDR 5, machte aber Einschränkungen. Es sei nun zunächst an Russland, zwei offene Fragen zu klären. Zum einen müsse Sputnik 5 von der EU-Arzneimittelbehörde EMA zugelassen werden. Zum anderen erwarte er von den Herstellern eine verbindliche Aussage, wann welche Menge konkret nach einer Zulassung auch Deutschland erreichen könne. Die EMA prüft seit Anfang März eine EU-weite Zulassung von Sputnik 5. Der Schwenk in der deutschen Beschaffungspolitik zeichnete sich bereits im Laufe des Tages ab. Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Markus Söder teilte am Mittwoch mit, Bayern habe sich mit einem Vorvertrag 2,5 Millionen Impfdosen Sputnik 5 für den Fall einer EU-Zulassung des Wirkstoffs gesichert. Eine Firma in Illertissen solle ihn produzieren. Am Donnerstag folgte Mecklenburg-Vorpommern. Landesgesundheitsminister Harry Glawe von der CDU erklärte in Schwerin, das Bundesland habe eine Option auf 1 Million Impfdosen Sputnik 5. Seine Begründung: Wir sind aktuell noch in einer Phase, wo es große Abhängigkeiten von noch zu wenigen Herstellern gibt. Sein Bundesland versuche, eigene Wege zu gehen, um das Tempo und die Planbarkeit der Impfungen zu verbessern. Ähnlich äußerte sich am Donnerstag auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke von der SPD. Andere Landesregierungschefs kritisierten das Vorpreschen. So meinte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Maria-Luise Dreyer von der SPD: Für die Beschaffung der Impfstoffe ist die Bundesregierung zuständig. Die sieht auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow von Die Linke in der Pflicht, einen Rahmenvertrag für den Bezug des Impfstoffs zu schließen. Die antirussischen Kämpfer in deutschen Zeitungsredaktionen erwischte all das auf dem falschen Fuß. So schrieb das Handelsblatt noch am Donnerstag von der Versuchung Sputnik 5 und fantasierte von einem herben Rückschlag für die PR-Kampagne, die Russland dafür aufgebaut habe. Der Impfstoff drohe für Europa zum Himmelfahrtskommando zu werden. Da wäre es angebracht, dass die außereuropäischen Hersteller am 8. Mai in Berlin-Karlshorst die erste bedingungslose Großimpfung veranstalten. Eine Meldung aus Madrid. Spanien: Verletzte bei Protesten gegen Vox. Bei Protesten gegen eine Kundgebung der faschistischen Partei Vox sind in Madrid 35 Menschen verletzt worden. Nach gewaltsamen Zusammenstößen zwischen linken Gegendemonstranten und Polizisten wurden am Mittwochabend 4 Menschen festgenommen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. In Vallecas, einem südlichen Bezirk Madrids, der als Hochburg der Linken gilt, hatten sich am Mittwoch etwa 2000 Menschen versammelt, um sich einer Wahlkampfveranstaltung der Vox für die bevorstehenden Regionalwahlen in Madrid entgegenzustellen. Die Gegendemonstranten sangen antifaschistische Lieder und warfen Gegenstände auf die Polizei, die die Protestkundgebung dann gewaltsam auflöste. Vox-Chef Santiago Abascal beklagte am Donnerstag, das Polizeiaufgebot sei nicht ausreichend gewesen, um die Wahlkampfveranstaltung zu schützen. Thema Sofa-Eklat, Sofa-Gate, Brüssel. Die Verbannung von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf ein abseits stehendes Sofa während des Besuchs beim türkischen Superstaatspräsidenten Recep Tayyip, der Leuchtturm der muslimischen Welt, Erdogan, schlägt weiter hohe Wellen. Konservative und Sozialdemokraten als größte Fraktionen im EU-Parlament verlangten zu der Sofagate-Affäre eine Plenarsitzung mit von der Leyen und dem mit ihr gereisten EU-Ratspräsidenten Charles Michel. Der musste sich öffentlich rechtfertigen, weil er in Ankara nicht sofort gegen von der Leyens Behandlung protestiert hatte. USA, Washington, Southern Border. Die US-Behörden haben an der Grenze zu Mexiko im vergangenen Monat so viele Migranten festgenommen wie seit 15 Jahren nicht mehr. Im März wurden an der US-Südgrenze mehr als 172.000 Migranten ohne gültige Papiere in Gewahrsam genommen, wie die Grenzpolizei CBP, Customs and Border Protection, am Donnerstag mitteilte. Das waren 70% mehr als im Vormonat. Die Zahl der aufgegriffenen, unbegleiteten Minderjährigen verdoppelte sich auf mehr als 18.800. Nach Angaben der CBP wurden knapp 104.000 der Migranten auf Grundlage einer Regel abgeschoben, die eine Einreise wegen der derzeitigen Corona-Pandemie untersagt. Familien mit Kindern oder unbegleitete Minderjährige dürfen aber bleiben. Zuletzt sorgten Fotos und Videos von Kindern, die auf engstem Raum zusammen untergebracht sind, für Kritik. Die konservativen Republikaner machten Präsident Joseph Biden für die Lage verantwortlich. Der Demokrat hatte nach seinem Amtsantritt im Januar eine Abkehr vom einwanderungsfeindlichen Kurs seines Vorgängers Donald Trump eingeleitet. Biden versprach eine liberalere Einwanderungspolitik und einen humaneren Umgang mit Migranten aus Mittelamerika. Pustekuchen. Der amtierende Grenzpolizeichef Troy Miller erklärte dagegen, die derzeitige Situation sei nicht neu. Die Zahl der aufgegriffenen Migranten wachse bereits seit April 2020 an. Trump hatte ein hartes Vorgehen gegen illegale Einwanderung zu einem Pfeiler seiner Politik gemacht. Die jetzige Regierung macht ihn für die Schwierigkeiten verantwortlich. Belfast, Randale. Nach einer weiteren Nacht mit heftigen Ausschreitungen in der nordirischen Hauptstadt Belfast ist die Regierung am Donnerstag zu einer Sondersitzung zusammengekommen. Das hatte Co-Regierungschefin Michelle O'Neill von der Sinn Féin-Partei noch am späten Mittwochabend mitgeteilt. In Nordirland kommt es seit Tagen zu nächtlichen Unruhen. Nach Ansicht der Sicherheitsbehörden stecken dahinter teils militante protestantisch-loyalistische Gruppierungen, die auch im Drogenhandel tätig seien. Thema Einwanderung, Stockholm. Die schwedische Regierung hat einen Gesetzesentwurf zur Verschärfung des Einwanderungsrechts vorgelegt. Es sieht vor, dass Menschen, denen Asyl gewährt wird, nur eine befristete Aufenthaltserlaubnis erhalten. Wir gehen zu temporären Aufenthaltsgenehmigungen als hauptsächliche Regelung über, sagte Justizminister Morgan Johansson am Donnerstag. Dem Entwurf zufolge sollen anerkannte Flüchtlinge eine dreijährige Aufenthaltserlaubnis in Schweden erhalten. Nach 3 Jahren kann auch eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragt werden. Dafür müssen aber besondere Anforderungen erfüllt werden, darunter das Beherrschen der schwedischen Sprache und die Fähigkeit, sich selbst zu versorgen. Das neue Gesetz könnte im Juli in Kraft treten, sofern das Parlament dem Entwurf zustimmt. Tja, wer erinnert sich noch an den Soft-Porno-Bunga-Bunga-Präsidenten Italiens? Italien. Der Prozess gegen Berlusconi ist verschoben worden. Siena. Ein Prozesstermin in einem Verfahren gegen Italiens Ex-Premier Silvio Berlusconi ist am Donnerstag zum wiederholten Mal verschoben worden. Das berichtete die Nachrichtenagentur ANSA aus dem Gericht in der Stadt Siena in der Toskana. Dort wird gegen den Chef der Partei Forza Italia wegen des Vorwurfs der Zeugenbestechung in einem früheren Prozess um seine Bunga-Bunga-Partys mit jungen Frauen verhandelt. Das Gericht verschob die Verhandlung, in der ein Urteil gefällt werden könnte, laut ANSA um eine Woche auf den 15. April. Grund sei, dass der 84-Jährige am Dienstag zu Untersuchungen in ein Krankenhaus in Mailand gekommen war. Noch eine Meldung aus Amiland. Washington. In den USA ist die Zahl der Anträge auf Erwerbslosenhilfe überraschend gestiegen. In der vergangenen Woche wurden 744.000 Erstanträge gestellt, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Das sind 16.000 Anträge mehr als eine Woche zuvor. Analysten hatten hingegen im Schnitt mit einem Rückgang auf 680.000 Anträgen gerechnet. Zudem wurde der Wert aus der Vorwoche von 719.000 auf 728.000 nach oben revidiert. Besonders stark ist die Zahl der Anträge in den großen Bundesstaaten New York und Kalifornien gestiegen. Laut Ministerium nehmen derzeit rund 3,7 Millionen Personen Erwerbslosenhilfe in Anspruch. Das sind etwas weniger als in der Vorwoche. In der größten Volkswirtschaft der Welt sind während der Pandemie Millionen von Arbeitsplätzen vernichtet worden. Die Tagesschau in 100 Sekunden. Übernommen von der ARD. Guten Abend, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Spahn kündigt Gespräche über Sputnik an. Der Gesundheitsminister will mit Russland über die Lieferung des Corona-Impfstoffs Sputnik V verhandeln. Eingesetzt werden soll das Vakzin aber erst nach der Empfehlung durch die Europäische Arzneimittelagentur EMA. Die EU-Kommission hatte erklärt, keine Verträge mit Russland über Sputnik abzuschließen. Entscheidung über Pflichtimpfung von Kindern in Tschechien. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte bestätigte die Pflicht im Grundsatz. Gesundheitsschutz, zum Beispiel gegen Masern, sei ein legitimes Ziel eines Staates. Die Konsequenzen dürften jedoch nicht zu hart sein, wenn sich Eltern nicht an die Impfpflicht hielten. Koalitionsverhandlungen in Baden-Württemberg. Grüne und CDU haben die Gespräche über eine Wiederauflage ihres Regierungsbündnisses begonnen. Thema des ersten Tages war die Finanzlage des Landes. Anfang Mai soll das Regierungsprogramm stehen. Die Grünen hatten die Landtagswahl im März mit 32,6% der Stimmen klar gewonnen. Ausschreitungen in Nordirland. Bei neuen Krawallen in der britischen Provinz ist gestern in Belfast ein Linienbus von Jugendlichen angegriffen und in Brand gesetzt worden. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Seit Tagen liefern sich in Nordirland meist pro-britische protestantische Gruppen Straßenschlachten mit der Polizei. Havarierter Frachter im Nordmeer gesichert, Ölpest abgewendet. Bergungsmannschaften haben das Schiff, das mit Maschinenschaden und ohne Besatzung auf die norwegische Küste zutrieb, mit zwei Schleppern unter Kontrolle gebracht. Der Frachter wird jetzt in einen Hafen gezogen. Und das Wetter morgen im Norden stark bewölkt und gebietsweise Regen. In der Mitte und im Süden eine Mischung aus Sonne und mal mehr, mal weniger dichten Wolkenfeldern. Höchstwerte 7 bis 19 Grad. Eine Meldung aus Halle. Das Leibniz-Institut kommt mit neuen Zahlen. In Deutschland ist die Zahl der Insolvenzen im März stärker gestiegen als noch im Februar. 870 Personen und Kapitalgesellschaften und damit 20% mehr als im Vormonat seien als insolvent gemeldet worden, teilte das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle am Donnerstag mit. Pleiten über Pleiten. Damit sei fast das Niveau des Vorjahresmonats erreicht worden. Die Analyse zeige, dass die 10% der größten Unternehmen, für die im März insolvent angemeldet wurde, zusammen knapp 8000 Personen beschäftigten. Auch in Spanien geht die Abwärtsspirale in der Wirtschaft weiter. Madrid. Die schwedische Modekette H&M will nach Gewerkschaftsangaben in Spanien mehr als 1000 Beschäftigte entlassen. Es handle sich um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aktuell in Kurzarbeit seien, teilte die Gewerkschaft CCO am Dienstag mit. 30 Filialen in Spanien sollen demnach geschlossen werden. H&M wechselt von der Kurzarbeit zu ungerechtfertigten und unverhältnismäßigen Entlassungen, kritisierte die Gewerkschaft. Das Unternehmen habe vom Kurzarbeitergeld profitiert, das der Staat finanziert habe, so die Gewerkschaft Comisiones Obreras. Also die Arbeiter verlieren, aber die Kapitaleigner gewinnen. Der deutsche Aktienindex ist auf einem Rekordhoch. Frankfurt am Main. Der DAX hat seinen Rekordlauf nach dem Osterwochenende fortgesetzt. Der Leitindex übersprang am Dienstag erstmals die Marke von 15.300 Punkten. Im frühen Handel legte er um 1,3% auf 15.306,48 Punkte zu. Thema gegen das Vergessen des Holocaust. Die Auschwitz-Überlebende Zilli Schmidt ist für ihr Engagement gegen das Vergessen mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigte die 96-Jährige nach Angaben des Bundespräsidialamtes vor Mittwoch in einem Brief zur Verleihung als unerschütterliche Kämpferin gegen Hass, Ausgrenzung und Rechtsextremismus. Die Zintitza Schmidt wurde während des Zweiten Weltkriegs von den Nazis mit ihrer Familie ins Vernichtungslager Auschwitz verschleppt. Damals nannte man diese Menschen noch Zigeuner. Nur sie und zwei ihrer Brüder überlebten. Auch ihre damals vierjährige Tochter Gretel wurde ermordet. Nach dem Krieg widmete sich Schmidt der Aufgabe, vom Leiden der Sinti und Roma während des Völkermords zu berichten, als Zeitzeugin bei Veranstaltungen und vor Gericht. En Barcelona, con Niemandsland, con Niemandsland. Weitere Meldungen im Katastrophenblock im Niemandsland. Eine fürchterliche Feuertragödie fand in einer Ferkelfabrik am Dienstag in Alt-Tellin in Mecklenburg-Vorpommern statt. Nur wenige Sauen und Ferkel entkamen den Flammen. Ein Brand vernichtete 18 Ställe einer seit Jahren umstrittenen Zuchtanlage der LFD Holding, eines der größten Schweinezuchtbetriebe Deutschlands, der 2020 von einem Schweizer Investor übernommen wurde. Schon gegen den Bau der Ferkelfabrik hat es Proteste gegeben. 2019 waren dort wegen einer defekten Lüftungsanlage mehr als 1000 Schweine verendet. Jetzt starben mehrere 10.000 Tiere. Eine Meldung aus der Sozialforschung. Ob jemand in der Corona-Krise Solidarität von seinen Mitmenschen erfährt, hängt zu großen Teilen von seiner ethnischen Herkunft ab. Das zeigt eine noch unveröffentlichte Studie des Wissenschaftszentrums Berlin und des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung. Die Wissenschaftler führen dafür ein Experiment durch. Sie hängten fiktive Hilfegesuche an schwarze Bretter und Straßenlaternen in 11 deutschen Großstädten aus. Darauf baten entweder Eise Yilmaz, Chiu Ying, Wang oder Angelika Schneider mit einem ansonsten identischen Aufruf um Unterstützung beim Einkauf, etwa weil sie zur Corona-Risikogruppe gehört. Der deutsche Name erhielt mit Abstand die meisten Reaktionen. Insgesamt 299 Menschen boten Hilfe an. Der türkische und der chinesische liegen deutlich dahinter mit je 227 und 244 Angeboten. Studienleiterin Ruta Yemane schließt daraus, benachteiligte Gruppen sollten gezielte Hilfsangebote erhalten, da sie in Zeiten der Krise schnell durchs Raster fallen. Korruption in Deutschland. Es geht um die sogenannte Hauptmann-Affäre. Wofür der zurückgetretene CDU-Abgeordnete Marc Hauptmann knapp 1 Million Euro Provision von einer Frankfurter Maskenfirma kassiert hat, bleibt undurchsichtig. Wie es in einem Durchsuchungsbeschluss der Generalstaatsanwaltschaft Thüringen heißt, hatte Hauptmann in Gesprächen mit möglichen Käufern damit geworben, dass die von ihm ins Spiel gebrachte TY Capital auch Masken an den Bund geliefert habe. Auf Anfrage des Spiegel dementierten jedoch die möglichen Abnehmer auf Bundesseite. Sowohl das Gesundheitsministerium als auch die Ministerien für Inneres, Finanzen und Verteidigung teilten mit, sie hätten nie bei TY Capital eingekauft. Dagegen bestätigte nun die in 3 Bundesländern tätige SRH-Krankenhauskette aus Heidelberg, regelmäßig Schutzmaterial von TY Capital zu beziehen. Bekannt war bislang nur, dass TY Capital der SRH-Klinik in Suhl Masken für 116.600 Euro verkauft hatte. Und zum Schluss des Katastrophenblocks noch eine Nachricht aus Brasilien. Es geht um den Möchtegern-Putschisten. Letzte Woche hatten wir das Thema schon angedeutet. Autogolpe heißt auf Deutsch übersetzt so viel wie Eigenputsch. Es beschreibt eine lateinamerikanische Variante des Staatsstreichs. So nennt man es, wenn ein gewählter Präsident mit Hilfe des Militärs die demokratischen Institutionen eines Landes aushebelt. Erst hatte Präsident Jair Bolsonaro besonders viele Militärs mit Macht und Posten ausgestattet und die Streitkräfte damit politisiert. Im Gegenzug sollten sie ihm dabei helfen, den Ausnahmezustand zu verhängen und seinen Einfluss zu erweitern. Bolsonaro hätte Brasilien damit auf der Demokratieskala ein ganzes Stück weiter in Richtung Diktatur verschoben. Doch der Eigenputsch ist vorerst gescheitert. Der Verteidigungsminister verweigerte sich. Die Kommandeure der 3 Teilstreitkräfte schlossen sich an. Bolsonaro setzte sie alle ab, um ihrem Rücktritt zuvorzukommen. Es ist der letzte in einer Reihe von Rückschlägen, die der Präsident in der vergangenen Woche einstecken musste. Selbst eingefleischte Bolsonaro-Anhänger zweifeln mittlerweile an der Politik ihres Idols. Zuletzt starben täglich mehr als 3000 Brasilianer am Coronavirus, dessen Gefährlichkeit Bolsonaro stur leugnet. Das Comeback von Ex-Präsident Lula hat ihm zudem einen Gegner von Format beschert. Die Wirtschafts- und Finanzelite des Landes, die ihn lange unterstützt hatte, beginnt sich von Bolsonaro abzuwenden. Der Parlamentspräsident, den er eigentlich zu seinen Verbündeten zählte, drohte Bolsonaro indirekt mit Amtsenthebung. Doch je stärker er unter Druck gerät, desto aggressiver reagiert er. Auf die Generäle ist Bolsonaro gar nicht unbedingt angewiesen. Er hat noch viele Anhänger in der Polizei, die in Brasilien militärisch organisiert ist und den Gouverneuren untersteht. In den Polizeikasernen gärt seit langem Unzufriedenheit. Die Mannschaften fordern mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen. Ihnen könnte Bolsonaro jetzt entgegenkommen. Er ist noch lange nicht am Ende. Esteu escoltant Niemandsland, un programa sobre l'actualitat global alemana i barcelonina. Des del cor de Catalunya, una salutació als oients. Família radiofònica! Wo hat Dracula sein Wochenendhaus? Wo dreht man Schildkröten auf den Rücken und lacht sie aus? Wo hat der Schnaps über 80%? It's homemade, trink und du wirst blind. In Albanien. Wo ist die Landschaft karg und schroff? Wo winkt man sich zu mit der Kalaschnikow? Wo amputiert man bei Kerzenlicht? Wo ist der Kaffee löslich? Die Probleme nicht. In Albanien. Näh ein Krokodil auf deine Brust und sag, mein T-Shirt ist jetzt von Lacoste. Wo macht Not erfinderisch? Wo trinken sie das Kühlwasser aus den Autos und sagen, das ist aber frisch? In Albanien. Al-Albanien. Ich will da so gern hin, es ist verbarrikadiert. Albanien ist komplett isoliert. Ich kenn mich nicht mehr aus, es ist so wenig klar. Was ich sicher weiß, wird immer weniger. Alle sprechen Englisch, überall H&M. Und Sevilla sieht aus wie Nottingham. Aber Albanien, Albanien, in Albanien ist alles beim Alten. In Albanien ist es, wie es war. In Albanien ist alles wie früher und das ist wunderbar. Ich will da so gerne hin. Die einzigen Prominenten sind ein Diktator und eine Friedensnobelpreisträgerin. Weißt du, wer aus Albanien war? Mutter Teresa, die floh dann nach Kalkutta. Die war gar keine Mutter. Die war Nonne. Wo erfährt Stalin Bewunderung? Wo blättert man in der Bibel von Mao Zedong? Ich kenn mich nicht mehr aus, es ist so wenig klar. Was ich sicher weiß, wird immer weniger. Alle sprechen Englisch, überall H&M, überall nur Flughafenmenschen. Aber Albanien, Albanien, in Albanien ist alles beim Alten. In Albanien ist es, wie es war. In Albanien ist alles wie früher und das ist wunderbar. Der Diktator hieß Enver Hoxha. Er hat 200.000 Bunker gebaut, damit niemand weiß, wo er ist. Albanien, ich vermisse dich. Albanien, mein Sandsack, ich schau gerne auf dich drauf. Man kann sagen, was man will, du stehst immer wieder auf. Albanien, bleib wie du bist. Ich kenn mich nicht mehr aus, es ist so wenig klar. Was ich sicher weiß, wird immer weniger. Alle sind erreichbar, noch im letzten Loch. Sprechen mit ihrer Wohnung und die antwortet auch noch. Aber Albanien, aus Asphalt gemacht? Wo funktioniert das elektrische Licht? Wo ist Tafelspitz Nationalgericht in Albanien? Sicherlich nicht. Albanien. Und hier sind wir schon wieder in der Kinoabteilung von Niemandsland. Wir geben Tipps und Empfehlungen, wie alle Kinowütigen und Kinofans an neuen Filmstoff rankommen. Bevor Bammel uns gleich erzählen wird, was hier in der Stadt so zu sehen ist, möchte ich einen Film empfehlen. Der ist leider ein bisschen schaurig. Der heißt The Dissident. Und Regie führt Brian Vogel. Worum geht's? Es geht um absolut schaurige Fakten. Brian Vogel wirft nämlich einen Lichtstrahl ins Dunkel um den Fall Jamal Khashoggi. Das war der in der saudi-arabischen Botschaft ermordete Journalist. Krisenzeiten sind Dokuzeiten. Eine Rückschau ins ansonsten trostlose Filmjahr 2020 auf Produktionen wie Collective, über die Brandkatastrophe bei einem rumänischen Metal-Konzert und Andres Weils zwischen Fiktion und Doku angesiedelter Ökozid scheint diese These zumindest zu stützen. 2021 startete gleich mit einem beeindruckenden Film. In The Dissident versucht der US-amerikanische Regisseur und Oscar-Preisträger Brian Vogel, bekannt durch Icarus, all die unglaublichen Ereignisse um das bis heute nicht gänzlich aufgeklärte Verschwinden und die Tötung des saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi zu rekonstruieren. Der vormalige Vertraute und später nicht nur, aber vor allem für die Washington Post tätige Kritiker des saudischen Königshauses, 2017 hatte er sein Heimatland verlassen müssen, betrat am 2. Oktober 2018 die saudische Botschaft in Istanbul, um dort Dokumente für seine anstehende Hochzeit zu beschaffen. Er sollte das Konsulat nicht mehr lebendig verlassen. Sein Leichnam ist bis heute unauffindbar. Die schaurigen Einzelheiten sind mittlerweile durchgesickert. Er wurde zerstückelt und in kleinen Portionen, wahrscheinlich durch den Abfluss, durch die Toilettenspülung rausgebracht. Oder diese Teile wurden in einem Säurebecken verflüssigt. Die dem Publikum nicht ersparten Mitschnitte türkischer Sicherheitsbehörden von den Ereignissen belegen, dass die Ermordung Khashoggis auf grausame Art stattgefunden hat. Vogel beleuchtet nicht nur die Machtstrukturen im saudischen Königreich und die Rolle, die Kronprinz Mohammed bin Salman, ein beliebter Freund des Westens, bei dem Verbrechen gespielt hat. Auch die Frage, ob international genug getan wurde, um den Fall aufzuklären, zieht sich durch das zweistündige, bildmächtige Werk, das schon allein wegen der verarbeitenden, schaurigen Fakten in die Kategorie Dokumentarthriller gehört. Zu sehen bei DCM Film Distribution, The Dissident, Regie Brian Vogel. Und nun hat Bammel das Wort. Hallo Bammel, freut mich, dich zu hören. Hallo Dedi, liebe Hörerinnen und liebe Hörer von Radio Niemandsland. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bambule auf der Leinwand, unserem wöchentlichen Kinomagazin hier im Radio Niemandsland. Wie immer sei Ihnen recht herzlich gedankt, dass Sie mir Ihr Ohr schenken und dir, Dedi, vielen Dank für die Sendezeit. Nachdem ich vergangene Woche ein monumentales Filmmonster oder zwei monumentale Filmmonstren besprochen habe, geht es diese Woche ebenfalls um ein monumentales Thema, um eine monumentale Vertreterin der spanischen Flamenco-Kultur, Tänzerin und Sängerin, glaube ich auch, hauptsächlich aber Tänzerin. Carmen Amaya ist ihr Name und die hat einen Film, der diese Woche in Barcelona auf der Leinwand zu sehen ist, nämlich Los Tarantos, gedreht. Und bevor wir dazu kommen, muss ich ein bisschen weiter ausholen, wie immer. Denn dieser Film ist zu sehen in einer Filmreihe, die seit ein paar Tagen in der Filmoteca de Catalunya zu sehen ist. Die erste Veranstaltung ist schon vorbei, könnt ihr also in die Tonne treten, sage ich mal. Unter dem Motto Flamenca Barcelona geht es darum, katalanische Flamenco-Kultur und alles, was dazugehört, vorzustellen. Es gibt ein sehr umfangreiches Programm. Die nächste wirklich spannende Veranstaltung, für meinen persönlichen Geschmack spannende Veranstaltung, ist am Samstag, den 17. April. Da gibt es ein Gesamtprogramm von 1, 2, 3, 4, 5 Filmen zum Thema Flamenco, Kurzfilme und einen hochspannenden Langfilm, nämlich La Gitana Blanca von Ricardo Baños. Und jetzt kommt's, dieser Film ist aus dem Jahr 1923 in Katalonien, also in Barcelona, gedreht. Ein Stummfilm, der auch noch in 35mm Qualität gezeigt wird. Und das könnte eine echte Perle der spanischen Filmgeschichte sein, weil stelle ich mir hochspannend vor, ein Flamenco Tanzfilm als Stummfilm zu sehen und einen 35mm Film, zu dem aus dem Jahr 1923 zu sehen, ist wahrscheinlich sowieso eine wahre Augenweide. Die Beschreibung klingt hochspannend. Am 17. April in der Filmoteca de Catalunya, La Gitana Blanca. Dann komme ich jetzt aber zum eigentlichen Highlight meiner Empfehlung. Es gibt viele andere Filme. Bitte besuchen Sie die Internetseite der Filmoteca de Catalunya, um herauszufinden, was noch so an Flamenco-Kultur in diesem Monat April in der Filmoteca de Catalunya geboten wird. Aber mein eigentliches Highlight ist ein Film, der schon seit vielen Jahren zu einem meiner absoluten spanischen Lieblingsfilme gehört. Der Film heißt Los Tarantos. Er ist aus dem Jahr 1963. Im Jahr 1963 auch für den Auslands-Oscar nominiert worden und hätte ihn auch fast gewonnen, aber dazu komme ich gleich nochmal. Wie gesagt, von Francesco Mirabelletta, die eine der Hauptrollen spielt, Carmen Amaya, eine der wahrscheinlich eindrucksvollsten Flamenco-Tänzerinnen überhaupt der spanischen Filmgeschichte. Meiner Meinung nach so eine Art weiblicher Jimi Hendrix der Flamenco-Kultur, ihre Art zu tanzen, ihre Art Rhythmus zu vermitteln, ist wirklich unglaublich faszinierend. Und das sieht man vor allen Dingen in diesem Film sehr, sehr gut. Eine ihrer Enkelinnen vergleicht sie in einer Dokumentation, Cine del Barrio, über das Leben der Künstlerin, mit Beethoven, immerhin. ¿Quién enseñó a bailar a esa niña? Yo sé que como Carmen, pues no va a haber otra. No, es un genio irrepetible, así como existió un Beethoven. Der Film selbst ist eigentlich nichts anderes als ein banales Rip-Off von William Shakespeares Romeo und Julia. Aber man hat das Ganze eben verlegt in das Barcelona der frühen 60er Jahre. Es geht um zwei rivalisierende Gitano-Familien, die Tarantos, Titelgeber, und die Zorongos. Und das Familienoberhaupt der Tarantos ist eben besagte Carmen Amaya. Sie hat eine Tanzszene in diesem Film, die ist wirklich unglaublich, mehrere. Neben ihr ist Antonio Garis zu sehen. Der hat einen Auftritt, wo er eine Tanzszene hat, die wirklich unvergesslich ist, wo er nachts über die einsamen Ramblas tanzt, die so abgewaschen werden mit Wasser. Und das ist so toll anzusehen. Das müsst ihr euch wirklich unbedingt vormerken, wenn ihr Barcelona mal in einem ganz anderen Licht sehen wollt. Und damit sind wir bei den Hauptdarstellern dieses Films. Dann solltet ihr euch den Film unbedingt ansehen. Hauptdarsteller. Die junge Sara Lezana und der junge Daniel Martin spielen Julieta und Romeo, darum geht's, endet hochdramatisch. Und wie gesagt, neben Antonio Gardis und Carmen Amaya sind noch viele andere Darsteller zu sehen, aber die eigentliche Hauptdarstellerin dieses Films ist die Stadt Barcelona in den frühen 60er Jahren. Es gibt Aufnahmen aus den Barracas, die dort auf dem Montjuïc sind, wo heute das Olympiagelände ist. Es gibt Aufnahmen von der Barceloneta aus dem Raval. Da gibt es so eine irre Tanzszene in so einer richtig verruchten, schmierigen Kneipe, wie man sie selten einen Eindruck, wie man ihn selten aus dem Barrio gesehen hat, und das ist schon ziemlich beeindruckend. Ihr merkt, ich bin großer Fan dieses Films und ich werde mir den auf jeden Fall angucken. In der Filmoteca de Catalunya, in der Filmreihe Flamenca Barcelona am 28. April um 19.30 Uhr. Ja, damit entlasse ich euch jetzt in diese Kinowoche und ich hoffe, ihr habt eine rhythmische und sonnige Woche vor euch. Vielen Dank, dass ihr mir euer Ohr geschenkt habt, das habe ich schon am Anfang gesagt. Vor allen Dingen, weil es ja um Flamenco, also auch um Musik und Rhythmus geht. Dankeschön. Quiero que el Taranto se aparte de ella. No, me lo van a matar, me lo van a matar mi Rafael. No podrán separarnos. Continuaré esperándote hasta que puedas llevarme contigo para siempre. Los Tarantos, un drama gitano convertido en una película mítica del cine español. No podrán impedirlo. Und das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Niemandsland verabschiedet sich. Ich hoffe, das Zuhören hat Ihnen Spaß gemacht. Sie haben Anregungen bekommen, besonders was das Thema Kino betrifft. Vielen Dank. Tschüss, Agur, Adeo, bis nächste Woche. Nachzuhören sind wir im Podcast unter www.niemandsland.kontrabanda.org und unter www.niemandslandradio.blogspot.com. Tschüss. Aufeinander zuzugehen. پخیرالیز منگده ترپا منگده نیمسلین پروگرام نا خبری که ده خیبر پختون خوانه منگده رادیو کنترا بنده یونوی خالص لور بانده اف ایم بارسلونا نا خبری که ده منگده ترپا دیرا مننه